Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap News meldete am 17. April, dass ein neues Dokument über das Sexualsklavenverbrechen der japanischen Armee entdeckt wurde. Im Dokument, das das staatliche Archiv in Tokio, Japan, der Kanzlei der Regierung überreicht hat, steht die Aussage des ehemaligen Kommandeurs der Sonderpolizeitruppe der japanischen Marine in Indonesien. Nach dem Zweiten Weltkrieg sagte er einem zuständigen Mitarbeiter des japanischen Justizministeriums, dass man nach dem Befehl der Armee ca. 200 Frauen als Soldatendirnen auf die Insel Bali gebracht habe. Außerdem wurde beurteilt, dass die meisten Frauen durch grobe Mittel bedroht und erpresst worden seien.